Ja, ich amüsiere mich selber köstlich. Das ist ja das Wichtigste, dass, ja. Dass du dich amüsierst. Das Wichtige ist, dass ich Spaß habe. Das könnte man eigentlich schon aufnehmen. Ich habe ja, es läuft. Hm. Willkommen bei A, der Kurzform von Ach. Heute im Studio der Jürgen. Und der Philipp. Ja, und der Dominik. Hallo. Hast du jetzt gewartet, dass jemand auf dich zeigt, ja, dass du dich melden darfst? Ja, das wäre nämlich... das wär nur höflich, aber Herrgott, was soll ich sagen? Und wir kommen in die Kategorie visuelle Gags in Podcasts. Ja, funktioniert immer super. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich so viel Text habe, aber ich habe versucht, mich einzuschränken. Aber ich, wie so häufig, wenn ich was machen darf, habe ich mich einfach begeistert hineingestürzt. Und Jürgen wird mich wieder verfluchen, weil das wäre wahrscheinlich wieder eine ganze Folge gewesen wäre. Ich beginne. Moment, meine Frau hat mich ermahnt, ich sollte doch die Trockenheit meines Mundes achten und deswegen werde ich einen Schlick köstlichen Nasses zu mir nehmen, bevor ich beginne. Achtung. Podcast ist Kino im Kopf. Das wäre jetzt auch der Moment gewesen, wo ihr die peinliche Stimme hättet überspielen können mit einer kecken Bemerkung. Also aber wenn du das schon so feierst, ne, und so ankündigst, dann seid ihr dem Moment auch gegönnt. Ich wurde 1842, das ist mal mega lustig. Ich habe es nicht bis zum dritten Mord geschafft, in Ernsthal im Landkreis Zwickau geboren. Schöne Grüße an die Anne Braun übrigens an der Stelle. Und war das fünfte von 14 Kindern, von denen 9 bereits in ihren ersten Lebensmonaten starben. Mega Gag, voll lustig. Alle schmeißen sich weg. Ja. Im Alter von 5 Jahren wurde ich von meiner Blindheit geheilt. Für diese frühkindliche Behinderung gibt es außer meiner eigenen Hinweise keinerlei Belege. Ist das jetzt alles der erste Satz? Das ist alles der erste Satz. Wow, okay, das klingt erstmal nach einer Figur, die so eine Führungs- oder religiöse Führungsposition einnehmen könnte. Weil so eine... Das ist dann so dann nach dem Motto, ich bin erleuchtet, ich kann nicht mehr sehen. Ja, so eine Überhebung oder so eine Erhebung der eigenen Person ist. Gott hat mich mit Blindheit gesegnet. Ja. Es würde tatsächlich in manchen Situationen vielleicht... Naja, komm, rede doch weiter, Dominik. Mein erstes Geld verdiente ich im Alter von 12 Jahren als Kegeljunge. Bei dieser Gelegenheit traf ich auch auf die ersten Heimkehrer aus der neuen Welt, die mir von den Vereinigten Staaten erzählten. Moment. Eine Faszination entstand. Wann? Welches Jahr? Also er ist 1842 geboren und 12 Jahre später, das ist dann quasi 1854. Ist ein Kegeljunge dann jemand, der die Kegel aufstellt oder jemand, der sich mit 9 anderen Kegeljungen hinstellt? Und Ey, aber eines willst du nicht sein, der Kugeljunge. Aber wenn du blind bist, ist das bestimmt ein ziemlicher Kick. So. Ich war ein sehr dickes Kind, ich bin ein Kugeljunge gewesen. Ja? Nein? Also, das, also ihr könntet ja jetzt echt schon drauf gekommen sein. Heinz Rühmann. Kurt Cobain. Ab 1856 studierte ich am Lehrerseminar in Waldenburg. Dort wurde ich jedoch wegen Unterschlagung von 6 Kerzen ausgeschlossen. Moment. Was braucht ein Blinder 6 Kerzen? Naja, ist doch nicht er ist ja geheilt worden. Ach, er ist geheilt worden. Da war ja nur ein Jahr blind oder so. Da habe ich schon gar nicht mehr. Da habe ich schon gar nicht mehr. 5 Jahre. Und, wie gesagt, es gab ja keine Hinweise, dass er überhaupt jemals blind war, außer seinen eigenen Aussagen. Ja gut, aber wenn ich vortäuschen möchte, dass ich blind bin, dann klaue ich doch keine Kerzen. Ja, also, da war er doch schon im Lehrerseminar. Mensch, hör doch mal zu. Auf dem Gnadenweg wurde mir ein Weiterstudium am Lehrerseminar Plauen ermöglicht. Es ist Turnvater Jan. Nein. Meine Lehrerlaufbahn endete aber bereits nach wenigen Wochen, als die Anzeige eines Zimmergenossen wegen widerrechtlicher Benutzung fremder Sachen, ich hatte dessen Taschenuhr zwar mit Erlaubnis im Unterricht benutzt, aber ohne Absprache mit in die Weihnachtsferien genommen, was für ein Vergehen, zu einer 6-wöchigen Haftstrafe führte und ich anschließend als Vorbestrafter aus der Liste der Lehramtskandidaten gestrichen wurde. Wow. Ich hätte es jetzt mega witzig gefunden, wenn der Typ einfach einen Spiegel an der Wand hängen hatte und er so, du hast dich selber angeschaut im Spiegel, du hast meine Sachen benutzt, spinnst du raus. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu... In den beiden folgenden Jahren bemühte ich mich, meinen Lebensunterhalt auf legale Weise zu verdienen. Das also der ist aus dem Lehrerseminar rausgeflogen, jetzt versucht er das quasi. Ich gab in meinem Heimatort Privatunterricht, komponierte und deklamierte. Darf man das als, wenn man aus dem Lehrerstudium fliegt? Weißt du denn, was deklamieren heißt? Weil ich habe es mir extra hier reinkopiert, weil ich es nicht kannte. Dann lese doch mal vor, wenn du dir schon die Arbeit machst. Ich weiß es, aber natürlich, lies du doch mal vor. Natürlich weiß ich es, aber ich möchte auch wissen, ob du es richtig reinkopiert hast. Im heutigen Sinne bedeutet deklamieren so viel wie kunstvoll dichterische Texte vortragen. Für mich wäre das nichts, ich kann nicht mal dichterische vorlesen. Existenzsichern waren diese Beschäftigungen allerdings nicht, sodass ich 1864 mit verschiedenen Gaunereien begann. In der Folge wurde ich wegen Diebstahls, Betrugs und Hochstaplerei steckbrieflich gesucht. Ich hatte mir unter anderem unter falschem Namen einen Pelzmantel erschlichen. Ich kenne hier viele Parallelen zu unserer letzten Geschichte. In der Tat, ja, dachte ich mir auch. Und diesen in einem Leihhaus für 10 Taler versetzt. Dabei wurde ich verhaftet und 1865 zu 4 Jahren Arbeitshaus verurteilt, von denen ich 3,5 verbüßte. Also sein Leben nimmt quasi eine Negativkurve. Ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich das sage. Also er kommt aus dem Knast und wird dann erst richtig kriminell. Ja, also ein bisschen wie mit unseren ganzen Ringbrüdern neulich. Mhm. Er hätte es ja gern gemacht, aber ne? Ich frage mich gerade, ob das Ganze ein bisschen so Richtung Störtebecker oder sowas geht. Die Richtung hat er dir jetzt letztes Mal eingeschlagen. Also so ein berühmter Kriminelle aus der deutschen Geschichte. Aber Störtebecker ist, der war viel früher. Ja, ja, klar. Aber also vom Berühmtheitsgrad her. Ich frage mich tatsächlich, die Hauptfrage, die ich mir stelle, sind wir schon bei Punkt 2 oder ist das? Das war jetzt Punkt 4. 4. Wow, okay. Wir haben noch Luft. Das ist gut. Das ist gut. Also wie gesagt, ich musste mich beherrschen. Nach meiner Freilassung, also er hat quasi jetzt 3,5 Jahre im Arbeitshaus verbüßt, nach meiner Freilassung scheiterten alle Versuche, eine bürgerliche Existenz aufzubauen und ich nahm die Betrügereien und Diebstähle wieder auf. Nach einer erneuten Festnahme im Juli 1869 gelang mir die Flucht während eines Gefangenentransports. Im Jahr 1870 wurde ich schließlich im böhmischen Niederalgersdorf wegen Landstreicherei festgenommen. Auf dem Polizeirevier nannte ich mich Albin Wattenbach, behauptete, ich komme von der Insel Martinique. Das ist naheliegendste auf der Welt. Es wird besser. Sei der Sohn eines reichen Plantagenbesitzers und habe meine Personalpapiere auf meiner Reise nach Europa verloren. Und wenn sie mir jetzt 10.000 Euro überweisen auf ein PayPal-Konto. Er hat quasi Real-Life-Stamp. Genau. Ja, ich bin dein nigerianischer Cousin. Genau. Super. Immer noch kein Lösungsversuch. Also bitte, wie viel offensichtlicher soll es noch werden? Kater Carlo. Ja, oder Roberto Blanco. Roberto Blanco. Udo Jürgens oder der Hauptmann von Köpenick. Ihr habt tatsächlich jetzt bereits die Hälfte der Hinweise. Nachdem ich 1874 aus dem Zuchthaus entlassen worden war, kehrte ich zu meinen Eltern nach Ernsthal zurück und begann zu schreiben. Um 1875 wurde zum ersten Mal eine Erzählung von mir, der Titel ist Die Rose von Ernsthal, veröffentlicht. Die Rose von Ernsthal. War das deine Mutter? Das ist nicht überliefert. Also ist es schon, aber ich habe sie nicht stehen. Heute gelte ich als einer der am häufigsten übersetzten deutschen Schriftsteller. 46 Sprachen insgesamt. 46 Sprachen. Die weltweite Auflage meiner Werke wird auf 200 Millionen geschätzt, dafür 100 Millionen in Deutschland. Wow. Das war wahrscheinlich Günter Krass. So alt war der dünne Mann. Oder hier Hesse. Hesse, Heine, muss ja dann, man muss ihn ja kennen. Ja. Und spätestens jetzt outen wir uns einer als von den absolute Trottel. Ich dachte, das wäre längst klar. Einer von den vielen Manns. Nee, er hatte doch so viele Brüder, oder? Es gibt doch so wahnsinnig viele Mann. Thomas Männer. Mann und, die Budenbox. Und wie sie alle heißen. Die Männer. Mir fällt nur Thomas Mann ein. Ja, genau. Oh Gott. Das kann ja heiter werden. Der entscheidende Durchbruch kam für mich mit dem Kontakt zu Friedrich Ernst Fesenfeld. Der Jungverleger bot mir 1891 an, meine Erzählungen aus der aus Regensburg stammenden katholischen Wochenzeitung Hausschatz, also er hat quasi schon regelmäßig in der katholischen Wochenzeitung publiziert, in Buchform herauszubringen. Mit dem Erfolg der 1892 begonnenen Reihe Meine gesammelten Reiseromane, also Werk, also sein Nachname, den ich jetzt nicht sagen kann, gesammelte Reiseromane, ab 1896 meine gesammelten Reiseerzählungen, gewann ich erstmals finanzielle Sicherheit und Ruhm. Und dann habe ich ein Reisebüro gegründet. Mr. Cook. Öger. Herr Neckermann. Herr Neckermann. Der von Tui. Mr. Tui. Es gibt Vögel auf Neuseeland, die Tui heißen. Das ist sehr verwirrend. Wird es auch genauso die Tui, ja. Das ist, ja, es verwirrt mich auch quasi jeden Tag aufs Neue. Hm. Ihr kommt immer noch nicht. Nein. Allerdings wusste ich bald nicht mehr zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden und verstieg mich mehr und mehr in meinen Geschichten. Ich behauptete nicht nur, selbst der Ich-Erzähler zu sein und all dies tatsächlich erlebt zu haben, sondern ließ mir sogar von einem Kötschen Brodester, das ist da auch wirklich eine Stadt, Hersteller, die legendären Waffen meiner Hauptfigur anfertigen. Meine Verleger unterstützten die Legende, indem sie unter anderem Lesebriefe entsprechend beantworteten. Meine Leser, die der Gleichstellung von Autor und Protagonist bereitwillig folgten, richteten in der Folge unzählige Briefe direkt an mich, die ich auch größtenteils persönlich beantwortete. Was? Also quasi Realität und Wirklichkeit verschwimmen. Er glaubt wirklich tatsächlich, dass er all das, was er schafft, also er ist selber erlebt hochgradig hat. Hochgradig kriminell gewesen. Schafft den Durchbruch, ja, weil er für ein katholisches Wochenblatt schreibt, ja, und dreht dann aber total durch. Ja, er hat aber Erfolg mit seinen Erzählungen. Ja, ja. Fürs katholische, ich wiederhole, fürs katholische Wochenblatt. Ja. Ist so die Frage, ob du davon noch so viel hast? Hm. Wolfgang Holbein. Nein. Wow. Wir sind unterdessen bei Hinweis Nummer 9. Wir sind fast erreicht. Bereits zu meinen Lebzeiten wurde ich parodiert oder unverhohlen kopiert. 2001 wurde eine dieser Parodien zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme seit dem Zweiten Weltkrieg. Was? Ich habe jetzt das Gefühl, dass man das eigentlich längst hätte wissen müssen. Jetzt weiß ich es definitiv, aber Karl May? Meine bekannteste Figur Winnetou, Häuptling der Apachen, verkörpert den tapferen und edlen Indianer, der für Gerechtigkeit und Frieden kämpft. Okay. Meist wird er dabei von seinem weißen Freund und Blutsbruder Old Shatterhand begleitet, aus dessen Erzählperspektive die Geschichten oft verfasst sind. Moment, er hat irgendwann gedacht, er sei Old Shatterhand. Was? Karl May hat wirklich gedacht, dass er all diese, oder behauptet, all diese Dinge selber erlebt zu haben. Wow. Und diese Faszination für die am Vereinigten Staaten ist quasi vom Kegeln damals mit entstanden. Ach, also die Amerikaner kamen die Amerikaner vor. Ich erinnere mich. Wahnsinn. Ja, cool. Ja, danke. Ohne euch wäre ich nichts. Aber da hätten wir mal eine richtige Folge draus machen können. Das sagst du. Ich sag's noch. Okay, ich muss mich mäßigen. Der Dominik gibt sich einfach zu viel Mühe bei dem ganzen Kram hier. Ja, ich kenne einfach zu viele verrückte Life-Stories. Irgendwann mache ich eine Folge über den Jürgen. Was? Die wird sehr kurz. Ich weiß noch, wie er keinen Bart hatte und Haare am Kopf. Ich sag ja, die wird sehr kurz. Ja. Ja. Ihr verfluchten Versager, da hättet ihr echt mal drauf kommen können. Hallo, ich bin drauf gekommen hier. Das war ja noch vor der letzten Frage. In diesem Sinne. Wir können ja auch nicht hier lauter 3-Minuten-Folgen abliefern. Ich meine, was denken dann die Leute von uns? Dass wir hier zu kurz kommen. So, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Du bitte, du bitte, du bitte, du. Das war mal wieder A. Karl May.